jetzt nutzt dein Weinen. Ich kann's nicht glauben. Jetzt nutzt dein Jammern. Kann's nicht verstehen. Das ist mein Tod. Alles dahin, alles dahin. Der Stross in Not. Alles dahin, der Stross in Not. Vernagelt? Nichts hat sie gelernt, selbst im Elend nicht. Aber der werde ich es zeigen. Steckel! In den blöden Kisten von dem Leander. Darin habe ich doch eine Uniform gesehen. Jetzt pass auf, Steckel, der wollen wir mal was zeigen.